Weitere Informationen gibt Ihnen Georg Siegert von der Stimme Amerikas. 380.000 Kilometer hatte er in 65 Stunden hinter sich gebracht. Der Surveyor 3. Als er zur vorgerechneten Stunde auf die Sekunde genau auf dem Mond landete. 320 von der Erde gefunkte Kommandos hat die amerikanische Mondsonde während dieses Fluges ausgeführt. Kursänderungen, Geschwindigkeitswechsel, Signalübertragungen und unzählige andere mit technischen Namen, die für den Laien nicht immer gleich verständlich sind. Eine Stunde nach der Landung etwa begann die Übertragung der ersten Bilder. Sie ließen zu wünschen übrig. Sie waren unscharf, zeigten Sonnenspiegelungen und riefen ziemliche Enttäuschung hervor. Vielleicht lag es daran, dass sie nur mit 200 Zeilen abgetastet wurden, während die weiteren Bilder, die wir erwarten, einen 600 Zeilen Raster haben sollen. Aber da lag wohl doch nicht die Ursache. Bald glaubte man feststellen zu können, dass die Kraftversorgung der Mondsonde nicht einwandfrei arbeitete. Vielleicht lag es an einer der Hilfsbatterien. Diese Batterien sind unter dem Gehäuse der Sonde angebracht, genau zwischen den drei Tragebeinen. Es sieht nun so aus, als ob die Kraftversorgung der Mondsonde wieder richtig arbeitet. Im Laufe der Nacht wurden weitere Bilder vom Mond zur Erde gefunkt. Die Qualität ist besser als die der früheren, aber noch immer sind die Wissenschaftler im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, dem Surveyor-Hauptquartier, nicht ganz zufrieden. Dabei sind die Lichtverhältnisse auf dem Mond zurzeit äußerst günstig. Die Surveyor-Landung war genau so geplant, dass die Sonde mit dem Mond-Sonnenaufgang landete und so einen vollen Mondtag vor sich hat. Ein Mondtag dauert bekanntlich 14 Erdentage. Zwei Wochen hellen Sonnenlichtes, gut zum Fotografieren, das wissen wir ja alle, stehen dem Surveyor für seine Mission erst einmal zur Verfügung. Wenn man auch gestern Abend befürchtete, dass die Kraft an Bord der Sonde nicht so lange vorhalten wird. Man hatte darum vorerst auch auf das Hauptexperiment verzichtet. Sie wissen, der Surveyor hat einen Baggerarm an Bord, mit dem er in den Mondboden hineinschaufeln soll. Die Schaufelbewegungen werden dann wiederum durch die Fernsehkameras zur Erde gefunkt. Gleichzeitig wird man messen, wie viel elektrische Kraft diese Schaufelbewegungen verbrauchen. Das sollte den Männern, deren Fach das ist, ein gutes Bild von der Beschaffenheit der Mondoberfläche geben. Noch ist dieser Baggerversuch nicht unternommen worden, vielleicht im Laufe des heutigen Abends. Die meisten von Ihnen werden wohl schon schlafen und auf ein Ergebnis müssen Sie dann wohl bis morgen warten. Seit Aufgang des Mondes gegen 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit empfängt auch das Institut für Satelliten- und Weltraumforschung der Sternwarte Bochum die Sendungen der amerikanischen Mondsonde. Sie werden mit der 20 Meter Parabolantenne des Instituts aufgenommen. Der Empfang ist nach Angaben des Instituts ausgezeichnet.